Das südkoreanische Regime kriminalisiert die jüngste Protestaktion der Bewohner des Kreises Songju vom Bezirk Notgyongsan gegen die Stationierung von THAAD innerhalb des Kreises. Am 15. Juli, als der Ministerpräsident und der Verteidigungsminister zur Erklärung über THAAD-Stationierung im Kreis erschienen und auf den heftigen Protest der Einwohner stießen, stellte das Polizeiamt des Bezirks Notgyongsan dies als Störung der Amtsverrichtung und Gewalttat fest und bestand auf die Eingreifung der fremden Kräfte. So wurde eine spezielle Untersuchungsgruppe gebildet und wird nach den Tätern gefahndet. Besonders die Einwohner, die den landesverräterischen Politikern, die nach der Taufe mit Eiern und Wasserflaschen sich davon machen wollten, mit Traktoren und Autoren den Weg sperrten, sollen gesetzlich bestraft werden.